vem aí a próxima atração. A Igreja Evangélica Luterana no Brasil apresenta a Hora Luterana, um oferecimento de supermercado Giestas no bairro da Grama. Boa tarde, ouvintes do programa Hora Luterana. Quero bom Deus abençoar a todos nesta tarde de domingo. Nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus por estarmos neste domingo de Ramos, entrando para a Semana Santa, para nos prepararmos para a reflexão sobre a paixão e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o texto está em Mateus, no capítulo 21, versículo 10, onde está escrito: Jesus entrou em Jerusalém e o povo perguntava: quem é ele? Quem é este? Amigos e ouvintes, uma movimentação estranha tomou conta de Jerusalém no domingo que antecede mais uma festa da Páscoa, né? Uma procissão se aproxima, aclamando um sujeito simples, montado num jumento. Ele era aclamado como se fosse um grande rei. Afinal, quem era ele? Aqueles que o acompanhavam festivamente respondiam que se tratava do profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Assim está em Mateus, capítulo 21, versículo 11. Mas esta resposta não descrevia o personagem por completo. Além do mais, havia outras opiniões. Era preciso saber mais a respeito dele. Havia quem aclamasse Jesus pela importância dos seus ensinamentos, outros por causa dos milagres que ele tinha feito, e entre esses até a ressurreição de um homem. Outros pela expectativa que pudesse ser ele o libertador político da Judeia. Havia também aqueles que o odiavam e queriam medir a sua influência. Certos estavam aqueles que o tinham como filho de Deus enviado para salvar os pecadores. A resposta a essa pergunta continua sendo fundamental, muito importante ainda hoje. Não para a mera opinião a respeito dele, né? Mas para poder fundamentar toda a nossa fé e a confiança neste que é o enviado de Deus para governar a nossa vida, não apenas neste mundo, mas principalmente por toda a eternidade. A resposta completa foi dada pelos acontecimentos que se seguiram durante aquela semana: condenação, sofrimento, crucificação e morte. Deste humilde rei e sua gloriosa ressurreição são a grande resposta. Há quem não considere como legítimo este presente de Deus e continue como se nada fosse respondido. Por meio de sua palavra, Deus continua oferecendo a todos a sua resposta: este é meu filho, o Salvador para todos os pecadores. Creia nele, prezado ouvinte, e você terá a vida eterna. Somos gratos, nosso Deus, porque temos a resposta que aponta para Jesus como o nosso Salvador enviado por ti ao mundo. Ajuda-nos a sempre crer em Jesus, mas especialmente obrigado por nos dares este Salvador maravilhoso, o teu Filho Jesus. Amém. Desejamos uma boa tarde a todos os ouvintes da Hora Luterana e, com carinho especial, desejamos uma alegre tarde do domingo para vocês, meninos e meninas que nos estão escutando. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isto nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Mamãe, por que as figuras não mostram Jesus sorrindo? Perguntou Décio. A mãe pensou um pouquinho e respondeu: bem, Décio, nem todos os quadros o mostram tão sério. Eu me lembro de um que tem Jesus sorrindo. Ele está ouvindo as crianças que lhe dão louvores no templo e sorri então para elas. Ah, este quadro veio no meu folheto de escola dominical, disse Décio. Mas por que a maior parte dos quadros o mostra bem sério? Bem, disse a mãe, você já viu como os reis ou presidentes dos países geralmente estão nas fotografias? Sim, quase sempre são sérios. Mas é por causa do grande trabalho que tem que fazer, falou Décio. A mãe de Décio concordou com um aceno de cabeça e continuou: sim, Décio, e Jesus tinha um trabalho muito maior para fazer, maior do que o de qualquer dirigente de uma nação. Jesus teve a tarefa de salvar o mundo inteiro do pecado e do castigo do pecado. Ele precisou até morrer para completar esta obra. Décio meditou um pouco sobre isso e depois comentou: eu acho que foi bom ter sido representado sério nas figuras. Elas nos lembram um trabalho importante que ele fez. Pois é, disse a mãe. E não nos esqueçamos que ele fez isto por nós. A Bíblia diz: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E nós estamos incluídos. Mas sabe de outra coisa? O quê? Perguntou Décio. Eu tenho certeza que Jesus sorriu muitas vezes quando estava com seus amigos. Também acho, disse Décio, quem gosta das pessoas, sorri para elas. E isto é verdade, não é mesmo, amiguinhos? Então, oremos agora. Querido Jesus, damos-te graças porque vieste ao mundo para salvar os pecadores. Agradecemos-te também porque vieste para o nosso coração a fim de nos salvar. Faze-nos amigos de todos, com um sorriso no rosto, porque pertencemos a ti e porque recebemos o teu amor todos os dias. Amém. Salvador, viveremos para agradar. Como acontece em todos os domingos, também hoje convidamos o pastor Edgar Buslaitsky para nos transmitir a mensagem do Santo Evangelho em língua pomerana. Braura und Schwester, Jesus Tetus Helpe. Vitaue lesen den Briefen der Hebräer 4, der 16. Vers. Da wege muita wie Globe heve und dich komme nach dem Thron in dem Himmel, weil da ist der Gnade Gottes. Da daufi bekomme Barmherzigkeit und ware immer Gnade finde, wenn die Hüllbrücke daue. Wo Gott ist dat, wenn andere Leute uns helpen daue, wenn wir in Not sind? Öftens, wenn wir keine Geld haben, dann der Reis betalen, denn daue andere Leute uns wat beugen oder sogar uns Reis auch betalen. Wenn wir krank sind, dauer an die Lüge kommen, dauer uns helfen und dauer uns hinbringen nach dem Doktor. Ja, das sind viele Momente, wo wir Brücke dauer, der Hilf vor der anderen Lüge. Doch das gibt eine Situation, wo kein Mensch uns helfen kann. Und das ist wie dauer Brücke, dort uns Sünd verjäfft wird. Und in diesem kann uns keine helfen. Keine Mensch kann das machen für uns. Bloß ich Gott durch Jesus Christus kann uns helfen in dieser Stunde. Wir können das nicht alleine machen. Wir können das nicht machen mit Hilfe von einer Lüge. Wir alleine waren nicht frei von dieser Sünde. Doch vor Gott auch wie Barmherzigkeit bekommen, und in ihm dau wie feine Gnade, immer wenn wir der Brücke. So ist der Bibeltext sehr deit vor dem Breifen der Hebräer. Da weiche heft Glaube und kommt dicht hin an dem Thron in dem Himmel. Da ist der Gnade vor Gott. Da ware gefine Barmherzigkeit und ware bekomme Gnade, immer wenn die Hüllbrücke daue. Ja, Jesus tät uns helfen, dua Liebe in Barmherzigkeit. Wo kann Jesus Christus so groß sein in Liebe, der jedem einzigen von uns? Warum tät er uns helfen? Ist das, weil wir das weit sind, weil wir uns das verdient haben, weil wir gaue Lüge sind? Nein. Jesus tät uns helfen, und dort wir das weit sind, und dort wirst du vor deine Keine, heute das machen in seine große Liebe, da uns alle. Ja, Jesus Christus hat uns lieb, heute uns suchen, heute uns helfen, heute uns Kraft geben, und wie weiter heute das machen, und dort wieder das Weg sind. So wollen wir danken dir hier Gott für so eine große Liebe, was hat bewiesen, dass er uns alle. Wir wollen bekennen, dort Jesus kommen ist, dem uns der Segen schenken, dort uns Sünd verjäfft wird. Ja, das ist in Gnade, das ist ein Geschenk. Wir wollen uns verlassen auf ihm, wir wollen ihm lieb haben. Wir wollen leben mit Jesus Christus, weil er hat uns lieb, ist bei uns und dort uns helfen, in jeder Stunde vor unserem Leben. Leben in Jesus steht bedeutet, dort wir leben und gehen in seiner Liebe und dort jeder Tag immer werden und Sünd verjäfft wird. Und wir wollen hauptsächlich nur in dieser Stille weg, was wir vor uns haben, mitgehen mit dem Heiligen Jesus Christus, auf dem schweren Weg mit dem Kreuzen, wo Jesus über sich genommen hat, aus Sünd. Wo Jesus gebunden hat, über der Sünd, über dem Tod und über dem Teufel. Und wo wir finden dauer bei dem Heiligen Jesus Christus, der große Segen, dort aus Sünd verjäfft ist, dort wir Leben und Seligkeit haben. Und wie können uns das sicher sein, dass das er machen in seiner Liebe. Und in seiner großen Liebe ist er bei uns jeden Tag, jede Stunde. So will er wie beten. hier Gott wie dauer die Danke, dass du uns helfest in dem größten Problem, was wir haben in unserem Leben, und das ist der Sünd. Ja, wie dauer die Danke, weil du des uns Sünd vergeben, nicht weil wir das weit sind, weil wir uns das verdienen können, doch bloß ich in deiner Liebe durch dem Heilen Jesus Christus. Mag dort wir mal leben können in deiner Liebe, all doch vor unserem Leben, und dort wir wirklich fast bleiben können in dem Glauben an Jesus Christus, uns heilen. Amen. Jesus Christus starb. Grüßen in diesem Palmsonntag und dem lieben Gott Lob und Danke, dass wir das Heilige Evangelium immer wieder hören dauern und dass wir verstehen, durch dem, was das Wort Gottes uns lehren wird, dass Jesus in Jerusalem reingekommen ist, im Palmsonntag, und da hat er seine große Arbeit angefangen, mit Golgotha, wo er denn am Kreuzdach geboren ist, dass der sein Blut aus Regen machen von allen Sünden. Wir danken deiner Seligkeit, die uns recht arbeitet. Deine Seligkeit, und wir danken seinem Tod, und der seinem Tod haben wir das Leben. Er ist begraben worden, aber am dritten Tag ist er aufgeweckt, aufgestanden, und er sagt, ich lebe und ich lebe auch. Er hat alles, ist in Jerusalem gekommen, hat alles durchgemacht, ist der Schwierigkeit am Christ, Brot weit auch am Christ wurde, wo ist denn so unser Heiland? Und wie lobe und preise dem lieben Gott, weil er hat uns durch das Wort Gottes und der Kraft des Heiligen Geist hat er uns zu diesem christlichen Glaube gebracht. Wie hebe der Glaube an Jesus Christus, der christliche und seelische Glaube, wie verlasse uns ob Jesus, ob bloß Jesus kann uns selig machen. Er ist da wegen ob dieser Welt geboren, ob dieser Welt tot. Er ist unser Heiland, weil Gott ist in Liebe und Barmherzigkeit uns geschickt hat. Und wir wollen denn in diesem Weg von heute an, Palmsonntag, immer wieder lesen, was mit Jesus passiert ist, im Nachgang, in der Heiligen Schrift, mit Golgotha, wo dem lieben Gott danke, dass sie Sohn Jesus Christus, unser lieber Heiland, wirklich ist. Er hat uns auch verleiht, er hat uns den Vater unser auch geleiht. Und wir wollen werden, Topbeere, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, dass wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse von den Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Estimados amigos, nós queremos mandar um abraço especial para todos os enfermos que se encontram em casa, que eles possam nessa Semana Santa também olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agradecer, porque mesmo se nós tivermos que em breve deixar esse mundo, nós sabemos que seremos recebidos por Deus pelo que Jesus fez nos céus por toda a eternidade. Queremos cumprimentar também todos os aniversariantes com o hino no final do programa. Grüße auch dein Geburtstag, jesten 24. März. Ist Vitor Gabrecht, na ja, alt wurde, das ist ein Kind von Ivan und Elisabeth, da Brüder sind Pedro und Bruno, da Großeltern sind Laudio, Gabrecht und Nilsa, und dann Arthur, Malakosko, Alidio, alle wünschen viel Glück und Gottes Segen. Heute wird ein großes Fest gemacht, was Arthur und Ivan, Vitor, muss uns auch ein Stück von dem schönen Brot schicken. Wir wollen auch sehr Dankeschön, dass ihr uns immer hört, Dankeschön, dass ihr uns schreibt, Dankeschön, dass ihr uns telefoniert, Dankeschön, dass ihr uns schenkt. Das Lied ist aí auch allen. O hino no final do programa é para todos vocês, aniversariantes e ouvintes. Que o Senhor vos abençoe e guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Senhor, pelo teu imenso amor, Jesus. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil acabou de apresentar a Hora Luterana, um oferecimento de supermercado Gestas. Ligado na Mais FM.